Diesmal in unserer kleinen Reihe Kurze Filme, Kurze Interviews haben wir Judith Weber über ihren Film Am Waldrand am Mikrofon. Wenn man den Film gesehen hat, stellt man sich beim Abspann irgendwann die Frage, es gibt eine beinahe rein weibliche Besetzung, sowohl vor als auch hinter der Kamera. War das Absicht oder Zufall? Das war tatsächlich eher Zufall, einfach dadurch, dass so in meinem Freundeskreis und in meinem Filmfreundeskreis einfach sehr viele Frauen sich umtreiben und auch wir ja selber vor der Kamera standen. Wir hatten jetzt keine professionellen Schauspieler irgendwie engagiert und da war es einfach ja dadurch bedingt, dass einfach wer Lust hatte, hat mitgemacht und das waren dann alles irgendwie weibliche. Da hast du es eben schon angesprochen. Du warst am Drehbuch beteiligt, hast Regie geführt und selbst geschauspielert. Wie bekommt man sowas logistisch noch hin? Ja, das ist schon schwierig, das stimmt. Ich kann mich immer nicht so richtig zwischen Regie und Schauspiel entscheiden. Deswegen versuche ich dann irgendwie immer beides unter einen Hut zu bekommen. Ich hatte jetzt auch, also wir haben Co-Regie geführt. Also Moritz Schütze hat das mit mir zusammen gemacht. Deswegen war das dann ganz cool, dass ich da auch immer noch Feedback bekommen habe und jetzt nicht sehr die ganze Zeit mit mir selber Regie führen musste. Und dadurch, dass ich das Drehbuch geschrieben habe, war ich einfach so in der thematisch da drinne, dass ich dann halt auch gerne mitspielen wollte und eben Regie geführt habe und es eigentlich so... ja, alles schon in meinem Kopf war und dann ging das eigentlich auch und auch vom Schnitt. Also es war irgendwie einfach alles so bei mir zusammen und dann hat es total gepasst, das alles zu machen irgendwie. Im Film geht es um ein sehr, sehr abgelegenes Haus an einem Waldrand. Wie findet man solch eine Drehlocation? Wir hatten es eigentlich erst woanders geplant. Das hat dann alles logistisch leider nicht hingehauen. Das wäre in MacPom gewesen. Das wäre viel zu aufwendig gewesen und das... Haus war von einer Freundin, also von ihrer Mutter. Also die Freundin von mir hat da vorher gewohnt und da durften wir dann eben drehen bei ihrer Mutter zu Hause und das war perfekt, weil es tatsächlich wirklich direkt am Waldrand war. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, das hätte man eigentlich auch irgendwie faken können, weil man sieht gar nicht exakt, finde ich, dass es wirklich an einem Wald liegt, aber es liegt tatsächlich direkt da am Wald und es hat super gepasst. War das denn der erste Film, wo nun Drehbuch und Regie in deine Verantwortung gleichzeitig fielen? Nee, das war tatsächlich so, ich sag mal, mein dritter Kurzfilm. Also einen habe ich mal im Sommer 2017 gemacht. Das war so mein erstes kleines Projekt. Das war noch sehr unprofessionell, einfach mal irgendwie so drauf los. Und genau, dann im Januar 2018 in der Konstellation, wo jetzt auch Am Waldrand entstanden ist, war das so mit meinen Freunden aus der Uni. Also es war sozusagen unser zweiter gemeinsamer Kurzfilm. Wenn du sagst Freunde aus der Uni, was studierst du eigentlich? Ich studiere Multimedia Production und habe da eben auch meine ganzen Freunde kennengelernt, die eben halt auch alle filmbegeistert sind. Und das ist total super, weil sich das so gut bei uns gefunden hat und wir super irgendwie alle zusammen zusammenarbeiten können. Wir sind so eine Sechsergruppe und das passt immer sehr gut. Klingt ja so, als ob man von dieser Sechsergruppe noch mehr erwarten könnte. Wir danken auf jeden Fall Judith für das Interview und bleiben gespannt, was da noch kommt. Was wir jetzt schon wissen ist, dass auf jeden Fall noch weitere Interviews in dieser Reihe kommen werden, denn kurze Filme, kurze Interviews.